Nach dem erfolgreichen Start des Erdbeobachtungssatelliten Kangmyong-sung 4 vom 7. Februar zu C-105 2016 hatte die Demokratische Volksrepublik Korea den Vereinten Nationen ein Dokument für die Eintragung des Satelliten eingereicht, und zwar in Eigenschaft als Unterzeichner der Konvention für die Eintragung der in den Weltraum gebrachten Körper. Jüngst fertigte das Weltraumbüro der UNO das offizielle UN-Dokument STSGSER-E768 für die Eintragung von Kangmyong-sung 4 an und veröffentlichte in der Satellitenregistrierungsliste seiner Website und auf der Website des EA-Chefs der UNO. Damit ging die Eintragung des Satelliten der TVRK nach rechtsmäßigen Verfahren gemäß der entsprechenden Völkerrechten zu Ende.